so vor deine Seele wacht, hat Abscheu an der Sünden Nacht. Er sendet dir sein Gnadenlicht und will vor diese Gaben, die er so reichlich dir verspricht, nur offene Geistesaugen haben. Des Satans List ist ohne Grund, die Sünde zu bestricken. Brichst du nun selbst in Gnadenbund, wirst du die Hilfe nie erblicken. Die ganze Welt und ihre Glieder sind nichts als falsche Brüne. Doch macht dein Fleisch und Blut hiebei sich lauter Schmeichelei.